Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörerinnen zu unserer heutigen 6. Folge von Wollgespräche. Hallo Katrin. Hallo Julia. Wie geht's dir heute? Ja, wie ihr hören könnt, geht's uns beiden ziemlich gut. Wir haben schon im Vorfeld der Aufnahme herzlich gelacht, aber ich glaube, es ist trotzdem noch genug übrig, damit auch ihr mitlachen könnt, oder? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wir haben viel zu erzählen heute, insofern können wir auch gleich anfangen, oder? Ja, ab dafür. Sehr schön. Ja, wir sind erwähnt worden in zwei Podcasts, die beide eigentlich wahrscheinlich nicht zu unseren Zuhörern gehören, aber trotzdem von uns erzählen oder erzählt haben. Das erste hast du veranlasst sozusagen. Genau, ich war mit Kelly von 2U's Fiber Adventures in Kontakt, bevor wir überhaupt angefangen haben aufzunehmen, weil die beiden, also Kelly und Marsha, nehmen auch über die Entfernung auf, über mehrere tausend Kilometer, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und ich habe mich ein bisschen über die Technik schlau gemacht. Kelly war total hilfsbereit und hat mir ganz viele Tipps gegeben, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Und sie hatte mir auch angeboten, dass sie uns gerne erwähnt, weil es wohl auch da eine ganze Menge deutsche Zuhörer gibt, sagte sie. Und nachdem wir uns jetzt einigermaßen sicher gefühlt haben, habe ich das einfach mal veranlasst. Und ich war natürlich total aufgeregt, als ich die Folge gehört habe. Ich weiß nicht, ist das normal? Vermutlich. Ja, also herzlichen Dank an die 2U's, die selber, also Kelly spricht ein ganz bisschen Deutsch. Sie hat auch mal reingehört, sagte sie. Aber ich glaube, den Großteil versteht sie einfach nicht, was in Ordnung ist. Aber trotzdem vielen Dank fürs Erwähnen und herzlich willkommen an alle, die zufällig über die 2U's zu uns gefunden haben. Ja, und es hat tatsächlich mich dienstlich jemand kontaktiert mit schönen Grüßen aus dem Woll-Universum, der über diesen Podcast von uns gehört hat und dann auf Ravelry mich gefunden hat und dann im Firmennetzwerk gestöbert hat und mich dort auch wiedergefunden hat. Insofern, ja, die Welt ist klein. Und das ist ganz lustig und ich habe mich mit der Dame jetzt zum Mittagessen verabredet in ein paar Wochen. Insofern werden wir dann mal sehen, ob wir uns dann auch in echt verstehen und nicht nur übers Podcasten reden können. Das wird bestimmt ganz lustig. Ja, und mein erster Podcast überhaupt, den ich gehört habe, Happy Shooting, ist ein Fotopodcast, auch mit zwei Hosts, mit Boris und Chris. Der hatte jetzt gerade im August 10-jähriges Jubiläum, was die beiden aber irgendwie ein bisschen verschlafen hatten. Und so haben ein, zwei Hörer unabhängig voneinander Ideen eingereicht und denen Glückwünsche geschickt. Und ich habe da auch so ein bisschen Fotoshooting gemacht. Ich hatte ja beim letzten Mal von diesen Lego-Figürchen erzählt, und die wir für die Hochzeit da geshootet haben mit einer Freundin zusammen. Und das Ganze habe ich jetzt wiederholt mit zwei Figürchen, die eben aussehen wie Boris und Chris. Und habe dann da ein Mini-Shooting draus gemacht und habe ihnen alles Gute zum Jubiläum gewünscht. Und daraufhin haben sie uns dann auch erwähnt. Und ich habe halt gesagt, dass ja Happy Shooting hören auch Spätfolgen hat und dass ich jetzt nach 10 Jahren Podcast hören selber angefangen habe zu podcasten. Und daraufhin haben sie uns auch erwähnt. Genau, apropos Lego-Männchen, du bist uns, glaube ich, auch noch ein Foto schuldig, oder? Ja. Das Foto, den Link packe ich in die Shownotes. Das ist jetzt auch veröffentlicht auf meinem Blog und den Link packe ich in die Shownotes. Super. Sehr schön. Und da habe ich dann auch das Jubiläumsshooting gleich mit verlinkt in dem Blog-Eintrag. Perfekt, da muss ich dann auch nochmal drauf schauen. Können wir dann gucken, hoffe ich. Genau, und wo wir schon gerade bei solchen Feedback-Aktionen sind, ich habe zum Kuchenrezept ganz viel Feedback bekommen von euch, in den Threads und per PM und dass der Kuchen doch so lecker ist und überhaupt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Das freut mich. Dann können wir jetzt ins Thema einsteigen. Ja. Wie sieht's aus, Julia? Was ist fertig bei dir? Das Babyjäckchen, über das ich letztes Mal erzählt hatte, aus handgesponnener Wolle, das ist tatsächlich fertig geworden. Ich hatte ja immer, also den ersten Kammzug während der Tour gesponnen, heißt es, nicht gestrickt. Und dann angefangen zu stricken während Olympia, das war sozusagen mein Olympia-Projekt. Und habe ziemlich schnell absehen können, dass das mit der Wolle nicht ganz reicht, hatte den zweiten Kammzug noch mit und war ja auch bei Tini. Jetzt greife ich also unserer dritten Kategorie schon mal vor. Tini hatte mir ja angeboten, dass ich vorbeikommen kann und mich in ihrem Wohnzimmer sozusagen an ihrem Spinnrad bedienen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin also einen Tag in die Nähe von Kiel gefahren, habe mich super, super nett mit Tini unterhalten, mit den zwei Rockstars, die zwischendurch um uns rumturnten, und habe fleißig noch gesponnen. Und es hat dann mit dem, was ich von dort mitgebracht habe, auch tatsächlich gereicht. Also ich habe die Anleitung ein bisschen abgewandelt. Die Kapuze ist eigentlich rund gewesen, glaube ich. Ich wollte sie aber in Anlehnung an eine andere Anleitung so ein bisschen spitz machen, so wie bei ja, wie bei den Baumgeistern oder so. Ich glaube, es gab unglaublich viele Referenzen, wie bei Herr der Ringe letztendlich. Also mit so einer Spitze hinten an der Kapuze und so einem Bommel noch dran. Und in Anbetracht des Endes des Knäuels habe ich mich dann doch gegen den Bommel entschieden. Und es ist nur bei der spitzen Kapuze geblieben. Aber ja, die Jacke ist fertig geworden. Ich habe sie auch verschenkt. Sie ist super gut angekommen bei der Mama, die auch sagte, ja, sie hatte auch überlegt, zu stricken anzufangen, so mit kleinem Kind, das ist ja ganz praktisch und so schnell fertig. Und sie war auch total hin und weg von den Farben. Ich war ja ein bisschen unschlüssig, weil das so in Grün- und Brauntönen war. Aber nein, sie hat sich sehr gefreut und ich dann natürlich auch. Und immerhin habe ich ein Olympia-Projekt geschafft. Hey, nicht schlecht. Ich habe ja kein Olympia-Projekt geschafft, ohne hier deutlich vorzugreifen. Aber das war absehbar bei meinem Sommerprogramm mit Chorproben und so. Ja, ich fand das auch mutig, was du dir vorgenommen hattest. Aber okay, kommen wir später wahrscheinlich noch drauf. Und dann habe ich noch ein paar blaue Socken für meinen Freund gestrickt. Also aus dem MMM-Strang von Schlumpfine von Diana in so blutrot, dunkelrot. Gab es ja ein paar Socken für meinen Freund und er fand die so toll, hat sie angezogen, zieht sie auch gerne zu, also ganz normal ins Büro an, die sind halt schlichte dunkelrote Socken, und meinte dann so mit Augenzwinkern, er hätte ja auch noch eine dunkelblaue Hose. Ja. Und da ich im Moment dem Sockenstricken irgendwie anheimgefallen bin, habe ich dann spontan bei Naima, bei Mylis noch dunkelblaue Sockenwolle ganz schlicht von Admiral, von Schoppel Admiral gekauft und habe dann in den letzten 4 Wochen also sowohl die Wolle gekauft als auch verstrickt. Das Paar Socken ist fertig, Projekt angelegt, Ende gut, alles gut sozusagen. Ist nicht viel schief gelaufen, einfach nur fertig gestrickt. Ja, super. So geht das auch. Ja, wir kommen ja gleich zu den Vips. Hast du denn irgendwas fertig gestrickt in den letzten 4 Wochen? Ja, sagen wir die Hausaufgabe für den Sticking-Kurs. Oh, angefangen und fertig gestrickt an einem Abend. 40 Maschen breit, 40 Reihen hoch oder so ähnlich. Also das habe ich geschafft. Ansonsten ist tatsächlich nichts fertig geworden, was man fertig nennen könnte. Mein Pullover ist immerhin im Stadium eines Polunders in das Stadium eines Polunders eingetreten. Ich konnte ihn zum Wollfest mitnehmen und als Polunder anziehen. Es war morgens viel zu kalt, da musste ich mehr anziehen, als ich draußen an der Kasse saß. Und nachmittags drinnen dann so warm, dass ich es auch nicht anziehen konnte. Insofern hätte ich auch nicht bis nachts um 1 Fäden vernähen und Nähte schließen müssen. Aber ich wollte ihn unbedingt dabei haben und auch tragfähig haben. Und ich habe ihn kurz angezogen und als ich die Yetis getroffen habe, gezeigt. Und es ist nicht nur meine Meinung, die anderen fanden auch, dass tatsächlich dieses Custom-Fit-Konzept tatsächlich zu funktionieren scheint. Denn der Pulli sitzt, also Pulli, noch ist es ein Pulli, sitzt tatsächlich ziemlich gut und ja, passt mir einfach genau maßgeschneidert sozusagen. Und also das scheint zu funktionieren. Jetzt müssen nur noch die Ärmel weiterkommen, aber ja, damit bin ich schon quasi in meinen Vips. Also ich bin jetzt bei den Ärmeln immerhin so weit, dass sie ganz kurze T-Shirt-Ärmellänge hätten. Aber es fehlt noch ein bisschen was, um es dann wirklich Ärmel nennen zu können. Aber ich stricke sie beide gleichzeitig immerhin, weil ich Angst habe, dass die sonst nie fertig werden. Und habe ich das schon mal erwähnt, dass es wie bei Pumuckl mit dem Wechselärmel endet? Es gibt eine Pumuckl-Geschichte, die habe ich als Kind total geliebt. Da will ein kleines Mädchen ein Puppenbett haben, weil es das in der Werkstatt vom Meister Eder sieht. Und der Meister Eder sagt, ja, mache ich dir sehr gerne, aber dann strickst du mir einen Pullover, weil der Pumuckl friert im Winter. Und dann sagt sie, ja gut, ich stricke einen Pullover, habe ich für meine Puppe ja auch gerade gemacht. Und dann verliert das Mädel aber unterwegs die Lust und hat nur einen Ärmel fertig. Und der Pumuckl rennt dann halt irgendwann in die Wohnung, wo das Kind wohnt, und klaut den Pullover und den Ärmel, also den Pullunder und den Ärmel, und zieht dann den Pullover mit Wechselärmel an und wechselt halt immer den Ärmel. Und das ist das, woran ich denken musste, als ich jetzt so mit meinen zwei halben Ärmelchen hier unterwegs war. Also Second Sleeve Syndrome statt Second Sock Syndrome Ja, sozusagen. so ungefähr. Aber immerhin zwei halbe sind es schon, also zwei fast halbe Ärmel. Es ist also Ich nicht ganz so schlecht, wie ich befürchtet habe. Aber mein Ziel war ja eigentlich, zum Wollfest das Ding anziehen zu können. Das habe ich erreicht, wenn auch ohne Ärmel. muss auch sagen, ich war überrascht über dein Engagement. Also du hast dir ein sehr engagiertes Ziel gesetzt, das Ding bis zum Wollfest fertig zu haben. Ja, ich glaube, mit weniger Chorproben hätte es auch was werden können, weil, also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich ja nicht viel Material verstrickt seit dem Wollfest und das hätte noch was werden können, aber es war einfach, ich hatte zu wenig Zeit, ich war zu sehr mit anderen Dingen noch beschäftigt und ja. Aber ich habe es mir ja schon fast gedacht. Aber Polunder immerhin, ich bin ganz zufrieden mit mir. Ja, aber ich erinnere, am Wochenende vorm Wollfest sagtest du noch, ja, also Ärmel so drei Viertel. Irgendwann wurden es dann im Laufe der Woche T-Shirt-Ärmel und irgendwann war es nur noch ein Pullunder. Ja, es hat irgendwie alles länger gedauert als gedacht und es ist Ja. eigentlich überhaupt nicht viel Wolle, die da drin steckt, aber es ging nicht so vorwärts, wie ich das gerne gehabt hätte und Strickzeit ging mir auch noch flöten und ja. Ja, also Insofern, aber es ist nicht schlimm. gerade Ärmel. Ich meine, natürlich, da steckt nicht mehr viel Wolle drin, aber mit der Armkugel oben, das ist ja schon, man kann das nicht einfach so wegstricken. Man muss immer ein bisschen gucken, wie die Anleitung geht. Es gibt viel Ja, ich muss sie auch noch Kleinkram. reverse engineeren, weil die Anleitung von unten anfängt. Aber das kannst du doch jetzt trotzdem machen, oder? Nee, weil ich noch. Ich habe dann trotzdem von oben angefangen, weil ich mir dachte, oh, finde ich eigentlich netter, dann kann ich gucken, wie lange ich sie haben will. Ja, dann mal los. Das ging aber relativ einfach mit dem Reverse-Engineeren. Okay. Kann man das, ist das keine Option bei dem Custom Fit, dass man sagen kann, man hätte gern lieber Ärmel von oben? Nee, und ich habe mich auch der Anleitung widersetzt und die tatsächlich dann in der Runde jetzt gestrickt, ab da, wo es geht. Weil Amy Herzog sagt, also grundsätzlich empfiehlt sie für Kleidungsstücke Nähte, weil das mehr Form gibt. Aber ich finde, jetzt beim Ärmel ist es nicht so Ja, dramatisch. ich denke Und da auch. habe ich jetzt beschlossen, da mache ich jetzt das Zeug in der Runde. Und jetzt sieht es halt aus wie Mördersocken auf meiner Rundstricknadel. Zwei Ärmel zusammen auf einer Rundstricknadel sieht sehr lustig aus. Ja, wobei, apropos Nähte und Stabilität. Aber wir kommen, was hast du denn noch so in Progress? Was habe ich noch in Progress? Warte, ich muss mal in meinen Notizen ein bisschen weiter runterschauen. Genau. Was habe ich noch? Die Flip-Flop-Socken für meinen Mann, die sind schön mindless und transportabel. Die habe ich tatsächlich ein bisschen mitgenommen in den letzten Tagen, weil ich mal immer mal Wartezeit hatte bei Arztterminen und bei diesem Chorprojekt, wo ich war. Die sind tatsächlich ein Stück weit gewachsen, wenn auch nicht viel. Aber das war ganz praktisch für unterwegs. Und ja, dieses DK-Tuch, das blau-weiße aus Merino, das werde ich ribbeln, was ich mit dem Urlaub hatte. Irgendwie hat es mich nicht glücklich gemacht, wie das aussieht. Und ich habe ja auch in unserer sozusagen Mini-WhatsApp-Gruppe, die wir hier mit unseren Hamburger Mädels zum Teil pflegen, nochmal nach Meinungen gefragt. Und die anderen fanden auch so, nee, so richtig überzeugend sieht es nicht aus. Und ich habe es noch nicht geribbelt, aber das wird demnächst, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal irgendwas machen, was ein befriedigendes Gefühl gibt, werde ich das aufribbeln. Ansonsten, an der Mütze habe ich definitiv nicht gearbeitet, nachdem wir die letzten anderthalb Wochen hier 25 bis 30 Grad hatten, war Mütze stricken irgendwie keine Option. Und jetzt will ich tatsächlich auch die Ärmel fertig bekommen. Und ja, was ich sonst noch gemacht habe, ist, ich habe noch was angefangen, oder vielmehr, ich will was anfangen, habe eine Maschenprobe gestrickt. Und zwar will ich für meine Nichte, die ist dreieinhalb, einen Pullover stricken, den habe ich auf Ravelry gesehen. Im Prinzip mehr ein Poncho als ein Pullover. Eigentlich ein großes, langes Rechteck. Hat an den Seiten Knöpfe, um es zu schließen, unterhalb von den Armen. Also das, was dann die Armlöcher sind und einfach einen Rollkragen am Hals. Also eigentlich total simpel. Anleitung ist trotzdem nicht ganz günstig. Und ich muss sagen, ich bin jetzt echt genervt davon. Ich habe die Anleitung geschenkt bekommen. Das ist schön von Casta Camper for Textile, wie auch immer, in der Yeti-Gruppe bei der Verlosungsrunde, die wir da gerade hatten. Und habe mich total gefreut. Und jetzt sitze ich da und ärgere mich rum, weil irgendwie die Maschenprobe, die in der Anleitung angegeben ist, sind 8,5 Maschen mit 9 mm Nadeln. Das ist überhaupt nicht kompatibel zu dem, was an der Wolle dran steht. Das ist auch nicht kompatibel, also was der Hersteller von der Wolle angibt. Das ist nicht kompatibel zu dem, wie das Foto aussieht. Es ist nicht kompatibel zu dem, was ich kriege. Also irgendwie, das passt alles hinten und vorne nicht. Und wenn ich die angeblich fertigen Maße durch die Maschenzahl teile, komme ich auch nicht bei der Maschenprobe raus, die in dem Muster angeht, also aus den Angaben aus der Anleitung heraus. Total merkwürdig. Also ich werde heute Abend mal experimentieren und gucken, wie ich aus meiner Maschenprobe dann einen Teil in der ungefähr richtigen Größe mache. Klingt Zum ja Glück alles ist es gar halt nicht so nichts, was gut. auf Passform ankommt, weil es einfach nur so ein weiter Poncho ist. Insofern ist es ein Zentimeter mehr oder weniger dann nicht das Problem. Und da werde ich einfach heute Abend ein bisschen experimentieren, um Ja, zu aber gucken, dass es breit genug wird. mit neuner Ja? Nadeln, da macht eine Masche mehr ja auch sofort einen Zentimeter aus. Also Ja, aber es soll mit 5 bis 7 Zentimeter, 5 bis 7 Inches Ease gestrickt werden. okay. Und das, da macht dann ein Zentimeter auch nichts mehr aus. Ja, okay. Insofern bin ich da relativ entspannt, glaube ich. Ja, und im Zweifel kann man immer noch sagen, das Kind wächst rein. Genau, also es wird definitiv, werde ich auch freiwillig die größere Größe stricken, weil A ist meine Nichte schon relativ groß für ihr Alter und B hat sie dann im nächsten Winter auch noch was davon, weil das Teil halt echt, also bei dem geplanten Ease wird sie da hoffentlich 2 Winter lang reinpassen. Das ist so mein Ziel an der Stelle. Ja, ich glaube, die meisten Kinder wachsen auch eher in die Länge als in die Breite, ne? Ja, Also ich denke auch. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass das vielleicht was ist, was für mindestens 2 Winter reicht. Die Wolle, die ich gefunden habe, also ich wollte da nicht ganz super duper teure, hochempfindliche Handwäschewolle nehmen, weil ich mir dachte, so wie ich meine Schwägerin kenne, hat die bestimmt keinen großen Bock auf Handwäsche und pflegebedürftige Wäschestücke und so. Und insofern habe ich jetzt Wolle gekauft, die zwar auch Handwäsche braucht, die aber, glaube ich, nicht ganz so mörderempfindlich ist. Das ist von Rico und habe ich bei Wolle Rödel gekauft und sie heißt Glühwürmchen. Da ist um das super bulky Garn ein dünner Faden Glaswolle steht dran gewickelt und der ist reflektierend. Das heißt, leuchtet wenn du im das irgendwie Dunkeln. anblitzt mit der Kamera oder wenn das Kind irgendwie im Dunkeln unterwegs ist und vom Auto angeleuchtet wird, dann leuchtet der ganze poliert. Fand ich irgendwie ganz witzig. Und natürlich wird es auf Wunsch vom Kind rosa. Also das mit dem Leuchten, da wäre ich unschlüssig, ob ich das gut fände als Kind oder nicht. Keine Ahnung, da muss meine Nichte jetzt durch. Aber ich glaube, die findet das witzig. Okay. So wie ich sie einschätze, mag sie das. Genau, also insgesamt muss ich sagen, also ohne die Anleitung angefangen zu haben, bin ich ehrlich gesagt nicht sehr glücklich damit, wie sorgfältig sie auf mich wirkt. Zumal für was, was echt simpel ist. Also ich Ja. habe sie halt vor allem gekauft, um die Idee zu unterstützen, weil ich das hübsch fand und dachte, naja, natürlich kann man das irgendwie anhand der Fotos auch sich selber überlegen. Aber ich dachte, dann kann man ja die Designerin auch unterstützen. Aber mittlerweile ärgere ich mich schon fast, dass ich es nicht einfach alleine rausgetüftelt habe. Aber egal. Ja, und ansonsten, was habe ich noch an WIPs? Ich habe tatsächlich ja beim Wollfest den Sticking-Kurs gemacht bei Janissima. Und ja, direkt am nächsten Tag hatte ich noch frei, habe ich mich dann hingesetzt und mit der Nähmaschine diesen Kaul aus Merino-Seide gemischt, den ich gemacht habe, der mir so eng war in Vereil, den tatsächlich gestiegt und aufgeschnitten und auf der einen Seite auch schon eine Knopflochleiste dran gestrickt. Und ja, zur zweiten Hälfte bin ich noch nicht gekommen, aber das wird sicherlich auch in den nächsten Tagen passieren und dann kann ich den hoffentlich tragen, wenn er so weit ist, dass es tatsächlich nicht mehr so ein ich halte die Luft Anteil wird, sondern mit Knöpfen ein bisschen luftiger wird. Da bin ich auch gespannt, wie der aussieht. Ja, ich habe dir ja schon so ein kleines WhatsApp-Foto geschickt, aber richtig schöne Fotos mache ich dann mal, wenn ich beide Seiten fertig habe. Das ist ganz spannend. Genau. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, an denen ich gerade arbeite. Was passiert bei dir? Du hast über eine Maschenprobe geredet. Jetzt überlege ich gerade verzweifelt, ob ich zu meinen zwei WIP-Projekten auch eine Maschenprobe noch dazu zähle. Da bin ich immerhin bei dreien. Aber ich habe sie auch nur angefangen und noch nicht mal zu Ende gestrickt. Von daher hebe ich mir für später auf. Dafür gibt es Neuigkeiten von der Neverending Story des Kaschmir Pullis. Aha. Ah, Ich hoffe, ja. gute. Wie man es nimmt. Ich weiß gar nicht, wo wir vor 4 Wochen waren. Ich glaube, irgendwie die Vorder- oder die Rückseite war fertig und die andere Hälfte noch nicht. Also es ist ja in Runden gestrickt, von unten hoch. Es ist jetzt sozusagen auch auf Polunder-Status. Ich habe also den Körper fertig, die Nähte sind geschlossen und ich habe auch den Halsausschnitt schon dran gestrickt, weil ich ja die Wolle dann aufbrauchen wollte, sozusagen für die Ärmel. Und das geht ja am besten, wenn man alles andere schon erledigt hat. Und dann wollte ich, weil sich die Maschenprobe noch ein ganz bisschen verändert beim Waschen, nee, ein ganz bisschen ist untertrieben, also von vorher 35 auf dann 38 Reihen zusammenschrumpft und ich die Ärmel ja von oben einstricken wollte, hatte ich überlegt, den zu waschen, damit ich sozusagen schon die richtige Armlochhöhe dann habe und die Maschen ohne Probleme aufnehmen kann. Damit sich das nicht hinterher, wenn ich dann alles zusammenwasche, irgendwie zieht und alles nicht mehr passt. Also habe ich das Ding in die Waschmaschine getan, in den Wollwaschgang, weil meine Waschmaschine im Wollwaschgang Sachen auch etwas anfilzt. Also erwartet man jetzt im Wollwaschgang vielleicht nicht, tut sie aber. Deswegen wasche ich eigentlich keine Wollsachen mehr in der Waschmaschine. Aber ich dachte, bei diesem Pulli wäre das total toll, weil dann wird er richtig flauschig. Es ist ja eine Kaschmir-Wolle-Seide-Mischung und es ist eine Kohlenwolle von der HWF, die ist erstmal recht grob an den Fingern. Also, naja, recht grob. Relativ. Aber jedenfalls dachte ich, eine Wäsche tut der gut. Also Wollwaschgang. Und es hat sich nichts getan. Also noch nicht mal, das ist noch nicht mal zusammengeschrumpft in der Höhe wegen der Reihen. Es hat sich einfach überhaupt nichts getan. Und dann war ich natürlich schon mal genervt, habe das irgendwie versucht zu spannen, auf Form hinzulegen, wie auch immer. Und es passte alles hinten und vorne nicht und war schon genervt und hatte dann die wagemutige Idee, ich dann, also wenn es so überhaupt gar nicht sich bewegt und gar nicht filzt, und es ist ja auch Seide drin und Seide filzt ja per se eigentlich nicht, und dann kann ich es ja auch ganz normal in die Waschmaschine tun, mache dann auch nur 30 Grad und nicht 40, und dann wird das schon alles so seinen Weg nehmen. Habe ich Du also bist echt gemacht. mutig. Ja, ich dachte, ja, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Habe ich dann also getan. Und dann kam ein zusammengefilzter Haufen raus. Schön. Also, sagen wir mal so, es war deutlich mehr gefilzt, als ich das erwartet habe. Ich habe ja damit gerechnet, dass es ein bisschen filzt und also es ist ja auch sehr weit mit einer sehr großen Nadelstärke gestrickt, mit Nadelstärke 4. Ich mache sonst aus der Wolle Mützen und ein Kleid habe ich auch schon mal draus gemacht. Die Mützen stricke ich mit 2 und 2,5er Nadeln und Vierernadeln, wie gesagt, entsprechend viel Luft im Gestrick. Und ich dachte, ja, ein bisschen, das ist ja aber auch okay, dann wird es schön flauschig und dann kann ich das ja wieder ein bisschen auseinanderziehen und in Form bringen. Ja. Ich habe das also aus der Waschmaschine gezogen. Ich hatte es extra in den Wäschesack getan, damit es nicht so viel Reibung mit den anderen Sachen hat. Und habe dann dieses Häufchen Elend also aus dem Wäschesack gezogen. Und dann habe ich das wirklich mit ganz viel Kraft und mit den langen Unterarmen sozusagen von innen auseinandergezogen und man hat richtig gemerkt, wie die Faser an sich, also dieses Strickstück, wie das Gefilzte wieder aufbricht. Also es hat richtig so gemacht. Eieiei. Und ich habe es, ja, ich habe es ziemlich rabiat behandelt, muss ich sagen. Ordentlich auseinandergezogen, habe den Originalpulli, nachdem ich das stricke, dann hingelegt, um das so ein bisschen in Form zu bringen. Und immer, wenn ich es in die Breite gezogen habe, ist es natürlich in der Länge wieder geschrumpft. Und wenn ich es in die Länge gezogen habe, ist es in der Breite wieder geschrumpft. Es hat dann aber ungefähr so hingepasst. Das Problem ist nur, na, was heißt das Problem? Es ist eigentlich kein Problem. Das Material, also die Lage gestrickt sozusagen, ist jetzt relativ dick. Na, wobei relativ, ja, relativ ist relativ. Es ist nicht zu dick für einen Pulli, das würde ich nicht sagen. Es ist nur deutlich dicker als der Ursprungspulli, den ich ja stricken, also nachstricken wollte. Ja, ich habe das jetzt erstmal so zur Seite gelegt. Und habe auch beschlossen, die Ärmel nicht von oben einzustricken, weil die Ärmel müssen ja der gleichen Prozedur unterzogen werden wie der Rest des Pullis, damit das auch alles gleich ist. Und ich würde den Körper, den Torso, ungern nochmal dieser Prozedur unterziehen. Also werde ich die Ärmel jetzt doch von unten stricken und so ein bisschen auf Sicht fliegen sozusagen. Also vielleicht doch ein bisschen weiter stricken die Ärmel, damit das dann, wenn das nachher alles zusammenfilzt. Und bei der Armkugel muss das halt auch, das ist dann so ungefähr, die muss ich dann, wenn das nachher gefilzt ist, in Form ziehen, in welche Form auch immer. Du siehst schon, das wird jetzt so ein Improvisationsstück. Das wird sehr spannend, wie gut, dass du einen Podcast hast, um darüber zu erzählen. Gott, als ich Das das wäre Ding ja aus sonst der. langweilig. Eieiei, du machst aber echt Sachen. Ich habe mich noch nicht getraut, irgendwas Handgestricktes in meine niegelnagelneue Waschmaschine zu werfen, weil die hat natürlich einen Wollwaschgang und sie ist nagelneu, deswegen glaube ich schon, dass der halbwegs gut ist. Aber Ja. bis jetzt war ich noch nicht mutig genug da. Also klar, Socken schmeiße ich da immer sowieso mit rein, aber irgendwas Empfindlicheres habe ich mich noch nicht getraut, in diesen Wollwaschgang zu befördern. Also ich muss dazu sagen, die Waschmaschine hier, die war in der Wohnung schon drin und das ist so ein No-Name-Produkt. Von daher ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Versuch für einen Ja, Wollwaschgang. wie gesagt, ich finde das sehr mutig, was du da tust. Also in Hamburg, der Wollwaschgang, der ist super. Da geht alles rein. Ja. Ja, wie schon gesagt, also der Kaschmir-Pulli ist eine Never-Ending-Story. Oh. Das glaube ich wohl auch. Ich habe schon überlegt, ich habe ja von der Wolle auch nochmal Kohlen in Wollweiß, ob ich nochmal eine größere Maschenprobe stricke, weil ich möchte ja trotzdem einen Pulli, der auch so fällt und sich so anfühlt wie der Originalpulli noch. Also, das ist ja nun nicht vorbei, nur weil ich das Ding gefilzt habe. Vielleicht ist aber tatsächlich Suche nach einem fertig gestrickten Pullover stressfreier. Nein. Aber nicht so lustig. Ja, das stimmt, da gibt es weniger zu erzählen, wobei man weiß auch nicht, was man so für Abenteuer in Online-Shops erleben kann. Ja, aber dafür braucht es keinen Podcast. Nein, das stimmt, das ist dann auf an anderer Stelle lustig. Ja. Na gut, also so viel zu meinem Kaschmir-Pulli. Ich denke, der wird uns noch ein paar Folgen begleiten. Ja, es klingt so ein bisschen danach. Ja, und das zweite Projekt, das war auch überhaupt nicht auf dem Plan eigentlich. Ich habe extra mal nachgeguckt, weil das ist echt schon eine ganze Weile her. Ende 2010 habe ich einen Swap-Schal gestrickt und zwar Peacock-Shawl hieß der, glaube ich, mit so einem Pfauenaugenmuster halt, total schön. In einem Türkisblau. Ich halte dir das hier mal in die Kamera, die übrigens auf der Seite ist. Ja. Das ist von Susanne gefärbt, damals noch Lollipop Yarns, Filzflash bei Lollipops. Sie hat sich ja jetzt umbenannt, also sie hat ja wieder angefangen zu färben dieses Jahr und heißt jetzt Tike Garne. Genau, sie war auch auf dem Wollfest mit einem großen Stand, hatte tolle Sachen. Oh, ich liebe ihre Farben. Die sind so richtig schön satt, aber schön, schön, einfach toll. Ja, Naja, also die also. neuen Farben sind eher so das, was gerade so total modisch ist, Ja. eher hell mit bunten Sprenkeln. Finde ich ja auch nett, aber ausschließlich ist, finde ich es auch blöd. Ja, was macht man damit? Ja, es ist halt als Kontrast für was Zweifarbiges vielleicht ganz nett, aber ausschließlich so finde ich das ein bisschen langweilig. Aber es haben auch im Wollfest ganz viele Stände gehabt. Das scheint gerade der Trend zu sein, irgendwie so Wolle, die aussieht, ich weiß nicht, ich finde wie das Innere von so einem, wie heißt denn das Obst, Drachenfrucht? Ja. So irgendwie, finde ich, sieht es aus. Irgendwie hell mit dunklen Sprenkeln drin halt Ja, irgendwie. Also das Speckled ist gerade Yarn. total in und gerne noch Neonsprenkel dazu. Also ja, es ist nett, aber irgendwie zu viel davon finde ich nicht schön. Ja, für mich ist ja gestreift schon bunt. Ja, das stimmt. Von daher, ja, im Strang ist das immer noch ganz lustig anzusehen, aber ich wüsste auch nicht so recht, was ich damit machen wollte, sollte. Nee, so richtig. Ich habe auch nichts davon gekauft von so bunten Sachen. Also da habe ich mich echt von fern gehalten von den gesprenkelten. Ja, also das hier liegt also schon länger in meinem Stash. Ich hatte damals zwei Stränge davon, habe den einen angefangen für das besagte Tuch, fand das, es ist total meine Farbe, habe das dann verswappt. Naja, also jedenfalls weitergegeben im Rahmen des Swaps, habe mir dann direkt danach Anfang 2011 auch noch das gleiche Tuch gestrickt, obwohl ich schon wusste, dass es zu klein wird. Unbelehrbar, wie man dann so ist. Und habe es fertig gehabt, habe auch festgestellt, dass es zu klein ist und hatte damals aber sofort die Idee, dass ich gerne in der Farbe auch noch so Armstulpen stricken möchte. Und zwar gibt es von Isolda Teague eine Anleitung aus, sie hat damals so kleine Büchlein rausgebracht, Whimsical Little Knits. Und das ist das zweite davon. Die Anleitung nennt sich Veila. Das ist Ja, letztendlich sind es ganz feine Handstulpen, die mit einem kleinen Lace-Streifen anfangen. Ich habe den hier auch schon vor mir liegen. Also der wird einfach so längs gestrickt und dann werden daraus aus der Seite die Maschen aufgenommen und da wächst dann sozusagen der Rest der Armstulpe draus. Und ich fand die so süß und wollte die, wie gesagt, seit Anfang 2011, seit über 5 Jahren möchte ich die stricken, weil ich auch noch genug Wolle übrig habe. Und habe das immer vor mir hergeschoben, weil ich auch nicht, ich würde es eigentlich nicht tragen. Das ist so das Problem. Zusammen mit dem Tuch, das ich ja auch nicht trage, weil es mir einfach ein Tick zu klein ist. Ich habe jetzt aber beschlossen, ich möchte genau diese Dinger endlich stricken und dann muss ich mal schauen, ob ich die bei Ende neu oder so einstelle, weil nur weil ich sie nicht trage, finde ich, sollte mich das nicht davon abhalten, sie zu stricken, wenn ich das doch unbedingt möchte. Das stimmt, das ist kein Grund. Ja, also die beiden Lace-Bänder habe ich fertig. Die erste Stulpe ist auch schon komplett fertig, also nur die Fäden sind noch nicht vernäht und da kommt dann noch so eine kleine Knopfleiste. Ah, und diesen quer, ja, sehe ich. Da kommt noch eine kleine Knopfleiste unten dran, mit der das geschlossen wird. Also diese ganzen Näharbeiten habe ich noch nicht gemacht, aber ansonsten strickmäßig ist die erste Stulpe fertig. Hat Ja, finde ich natürlich auch. auch Die mit der sehen total Maschenprobe schön mal aus. wieder Also, nicht gemacht. ich sehe das ja hier gerade bei unserem Skype-Video-Call. Ja. Ja, also sie passen mir sogar. Sie sind für meinen Geschmack einen Tick zu kurz, aber ich muss auch gestehen, ich habe wirklich lange Hände und lange Finger. Aber Ja, sie könnten ein bisschen länger sein, das stimmt. Also am Daumen nicht, aber in den sonstigen Fingern vielleicht. ja, ich habe mich ansonsten ziemlich genau an die Abmaßungen gehalten. Also wie gesagt, meine Hände sind einfach relativ lang. Aber da Du sie bist ja ja. jetzt auch nicht durchschnittsgroß. Ja, das stimmt. Ein Hauch länger als die meisten Menschen. Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Da darfst du auch längere Hände haben. Ja, und ich dachte, wie gesagt, da ich sie eh nicht selber tragen werde, kann ich sie auch entsprechend der Spezifikation stricken und dann passt das schon. Du kannst sie auch Ja. bei mir deponieren, für dann, wenn dir das nächste Mal kalt ist, wenn du in Hamburg bist. Dann leih ich sie dir. Naja, das nächste Mal bin ich ja im Herbst in Hamburg, da denke ich dann auch selber dran, Stulpen mitzunehmen. Ich habe sie jetzt übrigens, weil das hier so frisch ist, die letzten Tage auch schon in der Handtasche. Also meine Standardstulpen. Von daher die Gefahr, dass ich nach Hamburg fahre und mir bei dir Stulpen leihen muss, ist relativ gering Ja, das ist auch demnächst. im Hochsommer nicht zu erwarten. Nee! Aber wie gesagt, ich habe sie seitdem ja auch noch nicht vermisst. Ja. Genau. So, was machst du sonst Schönes? Also hast du noch mehr gestrickt, oder? Nee, also stricktechnisch war es das. Ich habe meine Nähmaschine mit nach Toulouse genommen, aber nicht genäht, weil ich mich leider doch nicht mit Gesche getroffen habe. Das heißt, wir haben nicht den Schnitt von meiner Hose abgenommen. Da ist also auch noch nichts zu erzählen. Spinntechnisch war es Aber die auch. Nähmaschine ist gut gelandet. Ich hoffe es, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber. Okay, aber du hast nicht Einzelteile aus dem Koffer geholt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe auch im Karton noch alles Mögliche drin gehabt, um das abzupolstern und dann. Ober und unterhalb des Kartons. Also das Ding war eingepackt wie ein rohes Ei. Ja, Es sollte dann. nichts passiert sein. Ja, Sehr gesponnen gut. habe ich auch nicht. Also da sind auch alle Projekte einfach liegen geblieben. Und ich habe gerade meine pinkfarbenen Socken wiedergefunden. Ja, ich suche sie schon länger. Sie liegen hier oben. Ich glaube, sie liegen hier schon eine Weile, seit dem letzten Podcasten oder so. Naja, wie auch immer. Du findest heute lauter Dinge, das ist lustig. Ja, vielleicht sollte ich öfter mal in das Arbeitszimmer gehen und da vielleicht auch hin und wieder aufräumen. Ach, das wird total Ich überbewertet. denke auch, Aufräumzeit ist ja verlorene Strickzeit. Genau. Sehe ich genauso. Aber gut, dass du gerade hier nicht siehst, wie es um mich herum aussieht. Ich sehe die sehr aufgeräumte Tür hinter dir. Ja, die ist auch nicht das Problem. Es ist mehr, wie es rechts und links vom Monitor aussieht. Das sieht ja aber keiner, weder ich noch die Zuhörer, von daher soll uns das egal Genau, sein. nur mein Mann, wenn der an seinem Schreibtisch sitzt. Aber er sieht da sehr gnädig drüber hinweg. Ja, von daher, nein, das war's mit meinen Vips und wir haben auch schon eine halbe Stunde gut erzählt. Wow. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann jetzt gefühlt noch 2 Stunden weiterreden über alles, was ich noch gemacht habe in den letzten Wochen, außer arbeiten und stricken. Dann fang doch einfach mal an. Was ist in Katrins Kosmos passiert? Katrins Kosmos bestand in den letzten Wochen ganz, ganz viel aus Singen. Hatte ich ja immer mal so nebenbei erwähnt. Ich habe bei einem Projekt mitgemacht, das hieß Music Rocks. Das hatte ich letztes Jahr auch schon und das ist ein Chorprojekt, was sozusagen mit dem Ziel einer Mini-Konzertreihe ins Leben gerufen wird. Letztes Jahr haben wir angefangen im April zu proben, dieses Jahr im Januar und die Konzerte waren jeweils im September. Und das ist dann ein Chor, der dieses Jahr auch knapp 100 Leute hatte. Letztes Jahr waren wir etwas über 100 Leute und dazu kommt ein Orchester, also ein komplettes philharmonisches Orchester mit 40 Leuten und noch eine kleine Band und Solisten aus der Musical-Welt. Und dann haben wir Musical- und Filmmusik einstudiert und aufgeführt und letztes Jahr gab es 3 Konzerte, dieses Jahr gab es 2 Konzerte, eins jeweils in der Leishalle und ein zweites in Buxtehude in der Aula von der Halle-Pagen-Schule. Auch ein ganz cooler Ort, eigentlich erwartet man da so nicht. Und das war extrem beeindruckend, aber gerade dieses Jahr war die Probenintensität zum Schluss doch mit einer sehr hohen Taktung. Und ja, ich bin noch so ein bisschen durch den Wind von dem ganzen Singen, Stehen und nebenbei Vollzeit arbeiten. Also tatsächlich vor dem letzten Wochenende habe ich also von Dienstag bis Donnerstag jeden Abend früh Feierabend gemacht, um zu einer Chorprobe zu düsen. Und ja, 2 Abende davon waren in dem Saal, wo am Wochenende davor Wollfest war. Insofern habe ich dann tatsächlich den, weil es ja die Jugendmusikschule war, den Saal auch mal mit Musik erlebt, dann sozusagen nur wenige Tage danach. Und dann gab es den Freitag und den Sonntag Konzerte. Und an dem Samstag haben wir noch, weil es so schön war, noch nebenbei ein Stündchen gesungen bei der Langen Nacht der Theater hier in Hamburg. Und so habe ich tatsächlich 6 Tage am Stück immer mindestens 3 Stunden gesungen und gestanden. Und ja, es war insgesamt echt physisch anstrengend, aber es hat auch super viel Spaß gemacht. Und ja, ich tue mal einen Link in die Shownotes. Der geht auf die Facebook-Seite von dem Projekt. Da sind nämlich tatsächlich schon Fotos von diesem Jahr zu sehen. Ich habe selber keinen Facebook-Account, aber den Link kriegt man ja auch ohne Account raus und da könnt ihr dann mal gucken, wie es so aussieht oder du auch. Also es ist schon sehr beeindruckend, gerade der große Saal in der Leishalle, der hat was. Also das ist so ein klassisch barocker Konzertsaal, also der ist einfach optisch schon sehr beeindruckend und dann da auf der Bühne zu stehen, macht wirklich Spaß. Du strahlst auch gerade richtig. Ja, es ist halt einfach, es hat richtig Spaß gemacht und die Musik, die wir gesungen haben, hat auch Spaß gemacht. Da war ein Medley mit ABBA-Stücken bei, also sozusagen das Mamma Mia Musical Medley. Nicht sagen. Bei ABBA kriege ich immer Ohrwürmer. Das ja, geht über Tage hinweg nicht weg. Ich wollte auch gerade ein Stück weitermachen. Ich erwähne keine Details. Nur noch, dass wir noch das sogar mit Choreo gemacht haben. Also das war sehr lustig. 100 Leute Chor, die wild die Arme schwenken und so. Ach so. Dazu haben wir dann noch ein Medley aus James-Bond-Melodien gemacht, das mit Skyfall aufgehört hat. Also das war auch, also ich glaube, da haben sowohl meine Eltern als auch mein Mann gesagt, dass das so ein richtiges Gänsehautstück ist, wenn Skyfall mit so einer Besetzung kommt. Das ist ziemlich heftig. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und das glaube ich sofort. Das ist auch eines meiner Lieblings-James-Bond-Stücke, muss ich sagen. Ich habe dann sofort so diese Szene vor Augen, wie das Lied gespielt wird und der Blick in dieses Tal reingeht und diese Film kräftige gesehen. Stimme. Ach, Katrin! Entschuldigung. Katrin! Aber das Stück ist toll, ja. Ja. Nein, aber es ist wirklich, es war echt toll und wir haben als Zugabe gab es Wind of Change und das ist natürlich auch mit so einem bombastischen Ensemble dann auch irgendwie mal was ganz anderes. Und ja, es waren Kolleginnen von mir da, die meinten, oh, nächstes Jahr kommen wir wieder, sag Bescheid. Alle total begeistert. Und ja, wie gesagt, wir hatten richtig Spaß. Ein bisschen kleiner Wermutstropfen kam noch auf dem Rückweg von Buxtehude. Freitagabend hatte eines der Autos einen Unfall, wo 3 von unseren Mitsängerinnen drin saßen. Und die konnten am Sonntag nicht mitsingen. Die waren verhältnismäßig leicht verletzt. Halt vor allem Prellungen und so von den Gurten. Die eine hat das Brustbein gebrochen. Konnte damit aber dann tatsächlich rumlaufen und hatte jetzt, also ja, Schmerzen, aber keine sonstigen Beschwerden und keine ernsthaften Verletzungen darüber hinaus. Und das war so ein bisschen ein kleiner Schock zwischendurch, weil wir halt alle Freitagabend da zurückgefahren sind von Buxtehude. Und ja, ich hatte selber einen Firmenwagen ausgeliehen, wir haben ja kein Auto und hatte eben auch meinen Mann dabei und 2 Mädels aus dem Chor und bin extra vorsichtig gefahren, weil ich halt nicht so oft Auto fahre und das bei mir nicht so in Fleisch und Blut ist, seit ich eben nicht mehr so viel fahre und dann eben im Dunkeln nach so einem Konzert müde und gleichzeitig aufgedreht, war ich echt vorsichtig beim Fahren, weil man fährt da ja auch ein Stück Landstraße dann von Buxtehude. Und das war echt so, wo ich dachte, oh, ich muss echt aufpassen. Und dann kam halt am nächsten Tag, haben wir das erfahren, voll der Schock. Und das war schon fies. Also Aber sie tragen es mit Fassung und ja, freuen sich schon aufs nächste Jahr. Ja, ich wäre auch gerne mal dabei. Also gerade Laeishalle, ich war noch nie in der Laeishalle und habe immer nur Fotos gesehen und das ist wirklich ein super schöner Ort und wenn dann Ja, noch es ist schöne toll Musik da. dabei Also. ist. Aber irgendwie, du machst das, glaube ich, erst seit ich nicht mehr kann. Ja, Entschuldigung. Hättest du ja mal früher anfangen können. Ja, da gab es das nicht. Ich wusste da vorher nichts von. Genau. So, das waren so die Dinge, die mich wirklich jetzt wochenlang auch mit viel Zeit beschäftigt haben. Und ist ja nicht so, als hätte man neben Vollzeitjob und Teilzeitproben eigentlich nicht schon genug Beschäftigung und Stricken und so. Ich habe noch ganz viel andere Sachen gemacht. Wie gesagt, das Lego-Shooting, da habe ich den. Packe ich den Link in die Shownotes, dass ihr das noch seht. Das wollte ich noch nachreichen. Dann habe ich noch ein Rezept ausprobiert, so ein bisschen Freestyle, was total lecker war, deswegen muss ich da unbedingt von erzählen. Und zwar habe ich irgendwo beim Surfen im Internet ein Foto gesehen von frischen Feigen und so Ziegenkäsescheiben, die als Türmchen geschichtet waren und gratiniert und so. Und dann war ich kurz nachdem ich das Bild gesehen hatte, einkaufen und im Supermarkt lagen tolle frische Feigen und ich so, okay, ich glaube, ich muss das jetzt nachbauen. Also wir Und es finden die war ein hier an Tag, den wo ich Bäumen. tatsächlich auch. Wir finden die hier an den Bäumen. Frische Ja, Feigen. Entschuldigung, in Hamburg nicht. Irgendeinen Aber Vorteil muss vielleicht es ja gehst du gleich. geben. Ja, wahrscheinlich gehst du jetzt gleich raus, Feigen suchen, wenn ich fertig erzählt habe. Auf jeden Fall hatte ich an dem Tag dann auch noch Zeit und habe dann gleich auch noch Fotos gemacht und einen kleinen Blog-Eintrag draus geschrieben und es war wirklich sehr, sehr lecker. Also man schneidet die Feigen quer zum Boden in drei Teile sozusagen und packt dann dazwischen jeweils eine Scheibe Ziegenkäse, gratiniert die Teile erstmal alle einzeln, schmeißt das also in Scheiben in den Ofen, irgendwie wenige Minuten bei 200 Grad und baut dann Türmchen drauf und träufelt ein bisschen Honig drüber und es schmeckt einfach fantastisch. Und das ja, habe ich nebenbei auch noch rumexperimentiert und dann. Ja, wie gesagt, man hat ja sonst nichts zu tun. War ich im Imperialtheater, wo ich bislang auch noch nicht war. Das ist am Das ist Anfang der auf dem Kiez, Reeperbahn. ne? Ja. Und da werden eigentlich nur Krimis gespielt. So ein Ja. bisschen im Edgar-Wallace-Stil. Also wie so diese klassischen 60er-Jahre-Krimi-Filme, die in Deutschland gedreht wurden mit diesen Edgar Wallace und Jerry Cotton-Themen und so. Also es war ein bisschen trashig, aber sehr, sehr gut gemacht. Und gute Unterhaltung, gut gespielt und ich war da mit einer Freundin, wir haben uns gut amüsiert, würde ich sagen. Wir waren da mal für ein Impro-Krimi. Also da stehen halt fünf, sechs Leute auf der Bühne und zwischendurch wird immer das Publikum gefragt, also was jetzt passieren soll oder wer der Mörder ist oder solche Sachen. Das stelle ich mir auch gut vor. Das war total lustig, ja. Ja, aber Das es ist schon glaube ich. richtig, das Imperialtheater verbinde ich viel mit Krimi. Ja, ich glaube, die spielen auch fast nur Krimi-Stücke. Also was wir gesehen haben, hieß Der Rächer. Allein der Titel ist schon sehr vielversprechend. Ja. Genau. Und dann, ja, natürlich das Wollfest vor 14 Ah, Tagen, was du leider verpasst hast. Trauer. Ja, da habe ich vormittags gute 2 Stunden an der Kasse gesessen. Das war davon abgesehen, dass es ziemlich kalt war und teilweise der Wind unter unser Vordach den Regen gepustet hat. Aber sehr nett, weil einfach viele Leute vorbeikamen und Hallo gesagt haben und gesagt haben, ich bin sowieso und das war total schön und die meisten haben sich auch gefreut. Und aber ich muss sagen, es sind einige Menschen unterwegs, die sind also solche Zicken und so unmöglich drauf. Man sollte meinen, da sitzen Leute und engagieren sich in ihrer Freizeit und machen da Kassendienst und müssen sich dann auch noch anschnauzen lassen. Also da sind Leute mit Tonfall gekommen, wo ich dachte, geht's noch? Kannst du bitte wieder nach Hause gehen? Und statt uns hier die Stimmung zu verderben, also so Sachen wie, ich habe jetzt hier aber das und das und jetzt muss ich aber auch und ich muss aber eine Eintrittskarte haben, weil ich habe doch ein Seminar. Nye, nye, nye. Also wirklich, wo ich so dachte, entspann dich, wir sind hier zum Spaß haben. Ja, Also ganz fürchterlich. vor 2 Jahren war das an den Kassen ja auch so. Da gab es doch diese riesige Schlange auf der Seite, wo der Wollmeisestand ist. Und Oh da, ja. oh Gott, wenn man nur mal gucken wollte, wie es drin aussieht, wurde man schon böse von der Seite angeguckt, dass man sich auch ja nicht in der Schlange vordrängelt, weil, naja, wie auch immer. Ja, das auch. Aber also da war tatsächlich, die wollten ja nur ihre Eintrittskarten abholen und da waren einige Leute so unentspannt, dass ich dachte, meine Güte nochmal. Also es ist irgendwie total merkwürdig. Dabei haben wir Also eigentlich alle da war Spaß ich am auch kurz Hobby. davor. Also, dabei haben wir ja eigentlich alle Spaß am Hobby. Dann verstehe ich Ja, immer ich dachte nicht. auch, wir sind da, um Spaß zu haben, um nette Leute zu treffen. Und Ja. es war jetzt auch nicht so, dass es in der hektischen Phase war, wie mein Kurs geht gleich los, ich muss da ganz schnell rein und lass mich mal vor, sondern es war wirklich einfach nur unfreundlich. Wo ich dann auch denke, da gibt es gerade überhaupt keinen Grund zu, hier die Leute anzumodern. Das hat mir etwas die Stimmung verdorben. Aber davon abgesehen war es total witzig. Wir haben plötzlich ein paar Mutter-Tochter vor uns stehen gehabt. Mein Mann hat mitgeholfen an der Kasse und die guckten uns an und sagten, wir kennen uns. Aber woher? Und es stellte sich raus, es war die Schwester von einem Schulfreund meines Mannes mit ihrer Tochter, eben aus dem Raum Stuttgart. Und die waren extra angereist. Beide sind auf Ravelry unterwegs. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir sie zuordnen konnten. Aber dann haben wir rausgefunden, woher wir uns kennen. Also auch solche Momente gab es. Und das war total nett. Ich habe auch relativ kurzfristig noch Übernachtungsbesuch gehabt von einer entfernten Bekannten, die ich aus dem Studium kenne und dann über Ravelry letztendlich letztes Mal beim Wollfest im Stephen West Kurs wieder getroffen habe. Da haben wir nebeneinander gesessen. Und seitdem sind wir so lose in Kontakt und die hatte sie angefragt, ob sie bei uns übernachten kann. Und ja, es war insgesamt total toll. Wunderschöne Wolle. Ich habe zwischendurch nochmal 4 Stunden Chorprobe eingeschoben, weil es Klar, ja warum sonst auch auch nicht? langweilig gewesen wäre, also mit dem Fahrrad schön durch die Stadt gegondelt und wieder zurück. Insofern war es also insgesamt ein bisschen anstrengend, aber ja, ich habe total viel Spaß gehabt. Wir haben an dem Samstagnachmittag habe ich einige aus der Yeti-Gruppe getroffen und mit einigen waren wir hinterher auch noch Abendessen. Da waren, ich muss mal gucken, ob ich die Namen zusammenkriege. Ich vergesse bestimmt irgendwen, aber wen ich mit Sicherheit gesehen habe, ist Tini und Schlomphine und Schlendrine und Kiwi-Katze. Lena Strickt war da, leider nicht bis abends. Tasta Kampa, Vier Textil, Vor Textil, wie auch immer. Ich werde irgendwann lernen, wie man diesen Namen ausspricht. Irina war noch mit dabei. Und das sind so die aus der Yeti-Gruppe, an die ich mich jetzt erinnern kann. Bei den anderen muss ich gestehen, es waren einfach dadurch, dass ich morgens an der Kasse gesehen habe, insgesamt zu viele Namen an dem Tag. Und es ging nicht mehr. Irgendwann war dann meine Aufnahmekapazität erschöpft. Speicher voll. Nein, aber es war toll. Und ja, an dem Sonntag haben wir beide dann ja auch noch ein kleines Experiment des Online-Shoppen der anderen Art betrieben. Ich hatte dann die spontane Idee, Julia zu fragen, ob ich hier irgendwas mitbringen könnte. Und dann haben wir Allein also. diese Frage, also spontan, du weißt, der andere ist auf dem Wollfest und soll ich dir irgendwas mitbringen? Ja, warte kurz. Es war sehr lustig. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht und bis wir uns geeinigt haben, es werden Spinnfasern und es werden Spinnfasern mit einer bestimmten Zusammensetzung und dann mussten wir noch die Farbe auswählen. Und die Frau an dem Stand hat sich auch köstlich amüsiert, dass ich irgendwie immer, ja, ich muss noch mal ein Foto machen, Moment, und dann wieder zur Seite gegangen bin, um für die anderen Platz zu machen und ein neues Foto, um das noch mal genauer zu zeigen und welcher Strang nun genau. Das war sehr lustig. Ja, und dabei dachte ich ja, wenn ich schon nicht auf dem Wollfest bin, dann widerstehe ich ja auch der Versuchung, mehr Wolle zu haben. Aber nein, man kann nicht da sein und trotzdem einkaufen. Ja, aber es war tatsächlich ja nur ein Kammzug. Also ich glaube, wir waren sehr vernünftig. Ich hatte zwischendurch auch Aber ein es hat schlechtes Spaß gemacht. Gewissen, weil ich dich da durch die Gegend geschickt habe und dann sind die Farben auf den Fotos ja auch nicht immer echt wiedergegeben und dann war ich unschlüssig und ach, ich meine, das ist ja genau das Gleiche, als wenn man vor dem Stand steht, nicht? Man ist einfach Ja. überfordert. Aber es war sehr lustig. Ich hatte viel Ja. Spaß. Ich hatte nachher echt ein schlechtes Gewissen. Nein, alles cool. Ich hätte dich ja nicht fragen müssen. Das stimmt, aber vielleicht hast du es dir währenddessen anders überlegt. Nein, nein, alles gut. Ich fand das sehr lustig. Gut. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht irgendwie rausgeschmissen werde von der Frau, wo ich da am Stand stand. Dass die irgendwann sagt, ich soll bitte aufhören, ihre Ware zu fotografieren. Und so, das war eigentlich dann irgendwann eher meine Sorge. Ja, weil du hättest sie, also du hättest ihr ja sonst zeigen können, dass wir miteinander schreiben. Ja, das hätte ich dann wahrscheinlich auch. Es war schon ein bisschen so, hoffentlich werde ich hier gleich nicht Ärger kriegen. So. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe mich köstlich amüsiert bei der Aktion. Ja. Genau, und was ich verpasst habe am Wollfest, ist die Lesung von Martina Behm. habe aber jetzt zufällig in den letzten Tagen auf ihrem Blog den Text dazu gelesen und den finde ich sehr gut und deswegen ärgere ich mich tatsächlich, dass ich die Lesung verpasst habe. Aber da war ich, glaube ich, bei der Chorprobe. Und ich packe mal den Link in die Shownotes, weil ich den Text auch sehr gut finde. Das ist auch so ein bisschen so, warum man durchaus stricken sollte und warum das im Gegensatz so ein bisschen das Unverständnis, warum viele Leute das irgendwie blöd und unproduktiv finden, aber oder man sich rechtfertigen muss, dass man strickt, aber jemand, der den ganzen Abend Katzenvideos guckt, muss sich für nichts rechtfertigen, so ungefähr. Also das hat Martina, glaube ich, ganz gut formuliert und ich musste sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Und ja, das will ich euch nicht vorenthalten. Und ich glaube, das Letzte, was ich so gemacht habe, um meine wilden 4 Wochen zusammenzufassen, ich war am Mittwoch dieser Woche noch, hier in Hamburg ist gerade das Harbourfront Literaturfestival, auf einer Lesung von Jonas Jonasson, das ist ein schwedischer Autor, der Oh hat ja, diese kenne Bücher ich. geschrieben, der Der 100-Jährige, der aus Hundertjährige, der aus dem dem Fenster Fenster stieg stieg und und verschwand. verschwand. Genau, und die Analphabetin, die rechnen konnte. Ja. Und der hat aus seinem neuesten Buch gelesen, was dieses Frühjahr hier in Deutschland erschienen ist. Das heißt Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind. Also auch wie wieder mal ein sehr griffiger Titel, den man so aus dem Ärmel schütteln kann. Und ja, also die Unterhaltung lief auf Englisch mit der Dame, die das moderiert hat. Frag mich nicht, wie die hieß. Und dann hat er auf Schwedisch gelesen ein bisschen und die deutschen Teile hat dann Charlie Hübner gelesen. Hast du die anderen beiden Bücher gelesen? Ich habe sie gehört. Oh, okay, also du kennst sie. Punkt. Ich kenne sie, ja. Okay. Das heißt, sie haben dir beide gefallen. Ich fand sie beide gut, ja. Ein Okay, bisschen ich habe das. abgefahren, aber nicht Ja, schlecht. ne, da müssen wir nicht drüber reden, aber das erklärt der Titel ja eigentlich schon von selbst. Ich muss sagen, ich fand das erste sehr gut. Beim zweiten war ich dann. Da war das irgendwie nicht mehr so richtig neu. Da war diese Idee, dass das so abgefahren ist und dieser Erzählstil hatte sich für mich schon ein bisschen abgenutzt. Deswegen Okay, ja. Ja, den das Eindruck hatte dritte ich auch, Buch. aber ich fand die Wendungen witzig genug trotzdem. Okay, und das dritte Buch ist wieder ähnlich vom Stil? Es ist so vom grundsätzlichen Erzählstil her, nach dem, was ich so jetzt an Auszügen, also das habe ich halt tatsächlich nur auf der Lesung in Auszügen jetzt mitbekommen, ist wohl ein Hauch philosophischer. Also es geht darum, dass sich ein Dreiergespann zusammentut aus jemandem, der als Schüler schon irgendwie in dem Club Amore gejobbt hat und später an der gleichen Stelle als Rezeptionist in dem Hotel sitzt, was dann da an der Stelle, in das der Club umgewandelt wird sozusagen. Und der trifft auf eine Pastorin, die von ihrer Gemeinde entlassen wurde und irgendwie so mehr schlecht als recht durchs Leben kommt und eben auf Mörder Anders, der mit 56 beschließt, dass er doch jetzt mal aufhören müsste, Leute umzubringen, weil er wollte nicht noch länger im Knast sitzen. Und die drei gründen irgendwie eine AG und nehmen Aufträge an, um Leute zu verdreschen. Als Geschäftsmodell. Okay. Also es ist auch extrem abgefahren und irgendwann begegnet aber Mörder Anders dann Jesus und fängt an, gläubig zu werden. Und es ist wohl, also das Setting ist durchaus nicht schlecht. Und es scheint dann tatsächlich auch, also es scheint nach dem, was sie so an Kommentaren gemacht haben, dass es ein bisschen philosophisch angehaucht ist, eben auch so mit Religionsfragen und aber durchaus diese Leichtigkeit im Erzählstil beibehalten wird. Also das klingt durchaus so, als wäre das nicht schlecht. Wir haben das schon mal gleich für den nächsten Monat in unser Audible Merkzettelchen geschrieben. Okay, da bin ich gespannt auf Feedback von dir. Vielleicht lade ich mir die Leseprobe für den Kindle mal runter. Ja, also wie gesagt, ich fand das, also Charlie Hübner hat das auch sehr gut gelesen und die Dame, die es moderiert hat, meinte dann irgendwann so, also sollte der verfilmt werden, schlagen wir doch bitte Charlie Hübner als Mörder Anders vor. Die Stimme passt perfekt. Also der Abend war sehr lustig, es war im Audimax. Und nicht ganz voll, aber sehr entspannt irgendwie und ja, war ein lustiger Abend insofern, ja. Und das hat dann so meine Chaoswochen abgeschlossen und jetzt komme ich langsam mal wieder zu einem normalen Alltagsleben zurück, wo ich nur arbeiten gehe und nur mit einem Chorproben habe in der Woche und ansonsten vielleicht auch mal Zeit für Sport bleibt und vielleicht auch zum Stricken. Das wäre ja hilfreich vielleicht für eine unserer nächsten Folgen. Ja, dann gibt es halt nicht ganz so viel zu erzählen, aber vielleicht kann ich dann mal über Stricken erzählen und nicht über alles andere. Über fertige Projekte. Also ich glaube, da Das steht noch ein auch. Pulli aus. Ja, vielleicht auch. Ich glaube, das Teil für meine Nichte ist, wenn ich es einmal angefangen habe, dann auch recht zügig fertig, weil Ja, das stimmt. so mit Nadelstärke 10, irgendwas, was 70 Maschen breit ist, kann nicht wirklich lange dauern. Glaube ich. Was hast du noch alles angestellt, nachdem du Ja, wieder in Toulouse zurück warst? was ist in meiner Welt noch so passiert? Ich gucke gerade auf die Liste und streiche die Sachen runter, über die wir schon gesprochen haben. Und dann bleibt in erster Linie übrig mein letztes Wochenende. Wir haben beschlossen, dass wir, ich meine, wenn man mit, egal mit welchem Franzosen spricht, alle Franzosen sagen, Frankreich ist das schönste Land der Welt und egal wen man fragt, jeder hat einen anderen Lieblingsort. Also nicht umsonst ist Frankreich das Land, in dem es auch im Internet eine Liste der 100 schönsten Dörfer, der 100 schönsten Kirchen, der 100 schönsten mittelgroßen Städte und der 100 schönsten, ich weiß nicht was, gibt. Wir haben also beschlossen, wir werden die Wochenenden häufiger mal wegfahren, als wir das letztes Jahr gemacht haben. Letztes Jahr haben wir das so gut wie gar nicht gemacht und letztes Wochenende war es dann soweit. Schön. Und wir sind entgegen unserer sonstigen Richtung, sonst fahren wir von hier aus immer Richtung Atlantik, Bordeaux, in die andere Richtung gefahren, Richtung Mittelmeer. Obwohl wir beide ja eigentlich eher so richtig Meerestypen sind. Also es muss rauschen, es muss nach Salz und verfaulendem Seetang riechen. Dann ist das Mittelmeer natürlich immer nur so eine halbgute Alternative. Aber wie auch Ja, kann ich immer. nachvollziehen. Ja, wir haben es trotzdem gewagt und sind, auch weil es nicht so weit ist, Richtung Mittelmeer gefahren. Ich hatte uns ein kleines Chambre d'hôte heißt das hier. Also das ist, das sind letztendlich, in der Regel sind das Zimmer in Privathäusern. Also so ein Mittelding zwischen Airbnb und Bed and Breakfast, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Hüfte. Auf einem alten Weingut, so ein bisschen im Hinterland, also nicht direkt an der Mittelmeerküste, in Boutenac nennt sich das. Das ist die nicht ganz so bekannte Weinregion von Corbière. Und es war wunderschön. Also ich muss dazu sagen, das Wetter hat sehr gut gepasst. Es waren 32 bis 35 Grad, es war sehr schön sonnig, es war wunderschön. Es sind ungefähr 1,5 Stunden normalerweise, aber wir sind nur auf den Freitagabend losgefahren, also sind wir natürlich im Toulouser Feierabendverkehr stecken geblieben. Aber wie auch immer, wir haben es dann geschafft, sind an Carcassonne vorbei, da wollen wir übrigens auch nochmal anhalten irgendwann, aber es passte jetzt so ins Wochenende nicht. Sind da angekommen, ein super netter Ott, also Host, also Inhaber. Gastgeber? Gastgeber, Gastgeber, das ist das Wort, das mir fehlte. Ein super netter Gastgeber, also sehr bewandert. Ich habe nur am Rande mitgekriegt, was der alles schon erlebt haben muss. Hat auch schon in diversen Ländern Restaurants gehabt. Also der macht das wirklich, weil er Spaß daran hat. Und die haben abends auch Table d'hôte, das heißt, bei einigen dieser Chambre d'hôte kann man abends dann mit dem Gastgeber sozusagen am Armutstisch essen. Und er kocht für sein Leben gern. Ich meine, ja, wenn ich Restaurants in allen möglichen Ländern gehabt habe, dann koche ich offensichtlich gern. Und er tut es auch wirklich gut. Und wir haben es uns einfach richtig gut gehen lassen. Also, wir haben lecker gegessen. Wir haben ein bisschen Zeit am Mittelmeer verbracht. Die Gegend dort am Mittelmeer ist sehr touristisch, muss ich sagen. Also viele Bettenburgen, viele 70er-Jahre-Bauten. Wir haben auf Empfehlung von der Kollegin uns ein kleineres Örtchen rausgesucht. Grisson hieß das. Und haben ja, so ein bisschen an der Strandbar gesessen. In so einem, eigentlich sind wir von der falschen Seite offensichtlich an den Strand gekommen. Wir sind nämlich bei den Surfern gelandet. Was aber ganz gut war, weil auf der anderen Seite war so Massentourismus. Also riesige, breite Strände, aber vollgepflastert mit Menschen. Und wir haben dann einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Also Sonne genossen, gut gegessen, Wein getrunken, ein bisschen Wein mitgenommen. Wie sich das gehört, wenn man in einer Weingegend ist. Und ja, waren einfach entspannt. Haben den Sommer ein bisschen nachgeholt. Sehr schön. Ja, ansonsten ist bei mir gar nicht so viel passiert. Ich habe für heute noch ein, zwei Sachen vor. Ich habe heute früh auf dem Markt lecker eingekauft, weil das ist die letzten Wochen auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich schaffe das im Moment in der Woche nicht. Und letztes Wochenende waren wir, wie gesagt, unterwegs. Das heißt, ich lebe mehr oder weniger aus dem Supermarkt im Moment. Aber heute früh habe ich es geschafft, war beim Markt und habe alles gekauft. Einmal für Gazpacho. Die werde ich nachher noch machen. Ein Rezept, das ich noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe die letzten Wochen häufiger Gazpacho hier vor Ort gegessen. Und ja, hatte irgendwie Appetit drauf. Gar nicht schlecht. Und ja, und dann, weil der Sommer jetzt auch langsam zu Ende geht hier, werde ich nochmal Pesto frisch machen. Also das ist auch ein Standardrezept, das mache ich häufiger gerade im Sommer aus, naja, woraus man halt Pesto so macht. Also ganz klassisch Basilikum, Parmesan, Pinienkerne, Olivenöl, ja, und Knoblauch natürlich. Ich habe tatsächlich den Basilikum schon unten liegen und die ganze Wohnung riecht nach frischem Basilikum. Ich freue Kriege mich ich schon fast drauf. bis Also, hierhin? ja, wenn ich jetzt so übers Essen rede, also ich hatte vorher schon Hunger, jetzt fängt der Magen auch langsam an zu knurren. Ich hoffe, ihr hört das nicht auf der Aufnahme. Also ich höre nichts, aber das heißt ja nichts. Ja, und ansonsten. Doch, ich war noch auf einer kleinen Landparty. Wir haben hier in Toulouse auch so eine kleine Gruppe von Stricktrefflern, also von Mädels, Frauen, die sich zum Stricken treffen. Und die eine von denen wohnt ein bisschen außerhalb. Und da sind wir in die Prärie gefahren, sozusagen, aufs Land. Ja, es ist eine, ja, ist doch, es sind 1,5 Stunden von hier. Einfach weil das Straßensystem in Frankreich auch nicht so gut ist, habe ich das Gefühl. Also, wir fahren dann zwar noch ein gutes Stück auf der Autobahn, aber dann eben auch viel Landstraße. Und die haben einen riesigen Garten mit diversen Obstbäumen auch. Und wir haben frische, kleine, wilde Pflaumen gepflückt. Und ich habe dann Pflaumensuppe gemacht. Das ist ein Rezept von meiner Oma. Es ist eigentlich auch sehr kinderfreundlich, weil die Suppe sieht nachher wirklich knallepink aus. Im Topf. Man kocht halt, und das ist total einfach, man muss die Pflaumen auch nicht entsteinen. Also bei uns heißt das dann immer Spucksuppe, weil man die Kerne irgendwo hinspucken muss. Und es ist eine Suppe, die man gerade im Sommer auch gut kalt essen kann. Also sie ist fruchtig, frisch, ein bisschen säuerlich. Und je nachdem, wie stark man sie süßt, halt auch entsprechend süß. Wird mit Mehlklütern, ich, keine Ahnung, sind das allgemein gängige Begriffe? So heißt das halt bei uns. Spucksuppe, Mehlklüter. Naja, so kleine Klümpchen aus Mehl mit Ei kommen da mit rein. Das dickt das Ganze auch ein bisschen an, weil der Rest vom Mehl auch mit reinkommt. Ja, ist einfach lecker. Es ist einfach gemacht. Man kann es warm und kalt essen. Ich habe auch heute früh auf dem Markt nochmal wieder eine Handvoll Pflaumen mitgebracht, weil die Pflaumensaison geht fast zu Ende hier. Ja, nicht schlecht. Du Nee, so siehst, viel es dreht sich Experimente in viel der um Küche habe Sommer ich und nicht Essen. gemacht. Da fehlte mir dann tatsächlich, abgesehen von meinem Feigen-Ziegenkäse-Törtchen, Türmchen, tatsächlich die Zeit für. Ich war auch sehr froh, dass mein Mann genug Zeit hatte, um einzukaufen und sonstige Sachen im Haushalt zu machen. Weil es ja wirklich nur so, okay, ich gehe jetzt arbeiten, ich gehe direkt von der Arbeit zur Chorprobe und irgendwann heute Abend bin ich wieder zu Hause. Ja, das sind die Und dann richtigen bin ich. früher Feierabend machen und trotzdem zu spät nach Hause kommen. Ja, tatsächlich. Also ich mache ja normal so eher zwischen 6 und 7 Feierabend. Und da haben die Chorproben zum Teil um 6 angefangen. Wir sollten um Oh. 5:30 da sein zum Einsingen und Vorbereiten. Und dann bin ich tatsächlich um 5:30 im Büro los. Und meine Kollegen haben mich auch alle angeguckt, was ist mit dir los? Ich sage, Entschuldigung. Also ich habe tatsächlich echt Minusstunden gemacht in der einen Woche vor dem Konzert, weil ich so wenig gearbeitet. Ich bin deswegen nicht auch noch früher ins Büro gegangen, weil dafür fehlte mir dann die Energie, auch noch weniger zu schlafen und früher aufzustehen. Das war echt krass, aber. Jetzt ist mal eine Zeit für normales Arbeiten. Ja. Muss auch mal wieder sein. Ja, sonst fällt mir gerade nichts mehr ein. Mir auch nicht. Ich habe sozusagen dein Überangebot ein bisschen wieder rausgeholt mit den wenigen Sachen, die ich nur gemacht habe. Ergänzt dich vielleicht gerade ganz gut. Ja, also wie gesagt, meine letzten 4 Wochen waren total vollgepackt mit allem. Insofern, ja. Dann. Bleibt uns ja fast nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Nämlich auf Ravelry als Julia 401 und Käthe mit AE und ohne H. Und ja, in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Ravelry sind wir im Thread Wollgespräche immer für euch da und die Shownotes findet ihr auf wollgespräche.wordpress.com. Und mich außerdem noch bei Instagram als Frau.Neumann. Jawohl. Da gibt es auch ein Bild von der Pflaumensuppe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Da muss ich doch gleich mal gucken gehen. Ja, wirklich dort vor Ort, bei Nathalie. In einem schönen großen Kupfertopf. Sie leben auch total schön in einem ganz alten Haus mit Fachwerk. Und die Küche ist noch ganz alt und es gibt an allen möglichen Stellen noch alte Fliesen. Und das ist wunderschön da. Das klingt sehr schön. Ich habe auch noch eine Tüte Walnüsse mitbekommen, zwar aus dem letzten Jahr, aber weil die dieses Jahr sind noch nicht ganz reif, weil sie neben den ganzen Obstbäumen eben auch im Jahr noch 50 Kilo Walnüsse ernten. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ja, aber es ist toll, wenn man solche Sachen im Überfluss hat, also wenn man dann wirklich aus dem eigenen Garten so leben kann. Das ist schön. Ja, so Quellen fehlen mir hier irgendwie noch im Umland. Da muss ich noch mal gucken, wer sowas übrig hat. Ja. Ist gar nicht so einfach. Aber letztens hatten wir eine Freundin, die tatsächlich ein bisschen außerhalb wohnt und einen relativ großen Garten wohl hat. Die hat mir zu meinem Geburtstag Himbeermarmelade geschenkt aus Himbeeren, die sie extra für mich gepflückt hat in ihrem eigenen Garten. Wow. Ja, solche Sachen sind schön. Genau, das fand ich dann auch sehr schön. Das kriegt man ja nicht so oft. Und gerade Himbeermarmelade ist ja so lecker. Das Glas ist auch irgendwie verdunstet. Das ist schon wieder leer. Echt? Nein, sowas. Wie konnte das passieren? Wundervoll. Julia, ich würde sagen, Dann ziehen wir es nicht au weiter in revoir die und Länge. tschüss. Ja, au revoir und tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.